Man lebt von einem Tag auf anderen und lässt geschehen. Die Gedanken kommen dann später. Was tue ich diesen Menschen an? Zerreiße mich. Zwei Welten. Zwei Leben. Ich bin noch mal weg. Franka, denkst du an Weber? Wir dürfen nicht zu spät kommen. Dein Anzug ist noch in der Reinigung. Geht ganz schnell. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich nicht mehr geglaubt habe. Also ich habe überhaupt nicht in Erwägung gezogen, dass ich einfach mit einem Mann zusammenleben kann. Ich warte mal. Soll ich noch was mitbringen? Du bist viel zu früh dran, Mike. Liebe dich. Liebe dich. Und Laura soll nicht wieder ihr Schwimmzeug liegen lassen. Lämmer und Wölfe von Marianne Zückler. Musik Dürbeck und Domen. Regie Angeli Backhausen. Ging nicht schneller. Georg habe ich kennengelernt kurz vor meiner Hochzeit. Oh, deine Frau. Zu laut im Baumarkt. Nichts gehört. Warschau. Nur wir beide. Wie spät ist es? Gleich 6. Oh, ich muss los. Mit Gregor. Das war ein Feuerwerk. Da waren so viele Gefühle im Spiel. Das war unvergleichbar. Das war eine Berührung, die gereicht hat, um einfach glücklich zu sein. Der Trottel packt mich einfach zu. Eine halbe Stunde stehe ich vor der Reinigung rum. Kommen wieder zu spät. Danke, du bist ein Schatz. Beeil dich. Du, ich muss den Weber heute an die Angel kriegen. Nach Stuttgart kommt Frankfurt. Dann hält mich keiner mehr auf. Mike. Franka! Knutschfleck. Was ist denn das für ein affiger Stehkragen? Das ist nicht mein Anzug. Ich werd wahnsinnig. So? Mikes Anzug von der Rückbank. Die müssen das verwechselt haben. Ach, Mann. Ich zieh den aus Düsseldorf an. Das tut mir total leid, Stefan. Scheiß Mozart. Mach dich schick. Und beeil dich. Ich wusste, ich kann das nicht stoppen. Ich habe mir aber eine Tür offen gelassen. Da ich gläubig bin, katholisch, habe ich gesagt, okay, ich mache nur zivile Hochzeit, also Standesamt-Hochzeit und keine kirchliche, weil kirchliche war für mich also endgültig. Ja, und der Georg war auch eingeladen zu meiner Hochzeit. Der war mein Zeuge, Trauzeuge. Ich bin von einem Meterbrett gesprungen. Wo warst du so lange, Papa? Im Stau. Laura, hast du dein Schwimmzeug? Hat sie vergessen. Oh je, das gibt Ärger mit Mama. Da müssen wir uns was ausdenken. Warum holen wir es nicht jetzt? Zu spät. Laura, hast du dich angeschnallt? Ach du Scheiße. Der Anzug. Du hast gesagt, wenn ich springe, kriege ich eine Belohnung. Ja, Papa hält Wort. Und dann eine Nacht habe ich mich getraut, ihn einfach an die Hand zu nehmen. Und er hat gesagt, komm zu mir ins Bett. Das war so viel Knistern, das war so viel Schmetterlinge im Bauch. Wir sind nur nebeneinander gelegen. Das war wie eine Explosion. Ja? Nein, hab nichts gehört. Im Baumarkt? Ja, bis gleich. Warst du im Stau oder im Baumarkt? Jetzt holen wir uns erstmal ein großes Eis. Und das war schön. Das war am nächsten Tag für mich Beginn eines neuen Lebens. Und ab diesem Moment hat mein Doppelleben begonnen. Der Weber sieht mich gar nicht. Jetzt bringt Mike seine Kinder ins Bett. Wir waren Freunde. Also ich war Freund von meiner Frau, sie war Freund von mir. Und wenn er doch noch mit ihr schläft? Das war so ein Wochenende-Ehe. Ja? Deswegen hat das relativ gut funktioniert. Ob er meinen Entwurf schon? Soll ich zu ihm hingehen? Warte noch. Hol uns ein Glas Sekt. Also ich muss zurück nach Warschau studieren und sie muss zurück auf ihre Uni in Breslau. Erkochend, lächelnd, Tiger. Herr Dr. Weber, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Freut mich. Ihr Mann hat erzählt, Sie sind Musikerin, Flötistin. Cellistin. Ich spiele in einem Kammerorchester für alte Musik. Tatsächlich. Ich spiele Klavier. Eigentlich wollte ich mal Pianist werden. Das waren Umstände, die einfach gegeben worden sind. Und viele Ehepaare, Studenten-Ehepaare, haben so ein Leben geführt. Entscheidet nicht immer die Leidenschaft, ob man es tut oder nicht? Wetter, der geht fremd. Beißt an. Sie schafft es immer. Also das war ein großes Studentenheim. Es war nichts Ungewöhnliches, dass zwei Männer in einem Zimmer sind. Das heißt, die ganze Woche war ich mit Gregor, Wochenende mit ihr. Klingt schön. Was ist das? Sag es gleich. In der Badewanne. Unsere Welt hat aus uns beiden bestanden. Rachmaninoff. Für dein Konzert in Warschau. Er wünscht sich doch auch noch ein Kind. Frankas Parfum. Duschen. Bienchen, wie soll ich so spielen? Ich spüre das. Soll ich zum Abschlusskonzert nach Warschau kommen? Bloß nicht. Gute Idee. Dann ist das Ergebnis da. Aber Laura und Felix? Meine Eltern übernehmen sie. Ganz ruhig. Ja, dann ist ja alles klar. Dann nach einem Jahr ist das erste Kind gekommen. Sag mal, was ist das für ein teurer Anzug im Auto? Der gehört einem Kollegen. Moral ist nicht ausschlaggebend. Ich habe sehr schnell verstanden, dass die Liebe, diese Gefühle, die sich entwickelt haben, nicht unmoralisch sein können. Tiger. Alle Türen offen. Du warst fantastisch. Das klappt. Vorkochen für eine Woche. Seine Mutter könnte kommen. Steige bei Schneider und Partner. Wie du den Weber um den Finger gewickelt hast. Dein Projekt hat ihn überzeugt. Listen schreiben für jeden Tag. Das Projekt ist genial. Stichtag 24. Verdammt knapp. Manfred will, dass ich das Solo spiele. Toll. 24. Pack ich. Das Konzert ist in Warschau. Du willst wegfahren? Deine Mutter kann kommen. Nein, ich brauche jetzt absolute Ruhe. Er braucht seine Ruhe. Es wäre sicher sehr schwierig damals in Polen. Das waren 70er Jahre. Das ist meine Chance. Aber ich habe gedacht, die Liebe kann immer eine Lösung finden. Dafür. Meine letzte Chance. Scheiß Orchester. Willst du mich jetzt im Stich lassen? Du, immer du. Homosexualität, das Wort kann ich nicht einmal aussprechen, ohne zu stottern. Und? Hat er es geschluckt? Ja. Ich komme mit. Ich will dich. Jetzt. Hier. Vorsicht, Anne guckt. 17 Tage. Du möchtest erweitern, dieses Universum, die bei uns aus dem Studentenheimzimmer bestanden ist. Papa? Das ist die Frau. Das ist die Franka aus meinem Orchester. Das Zimmer, das war unsere reale Welt, wo wir uns umarmen könnten, wo wir miteinander schlafen könnten. Seine Augen, der Mund, ihr Mund. Wo wir normales Leben geführt haben. Anne wird mich hassen. Und du bist Laura. Will nach Hause. Liebe war für mich die Rechtfertigung dafür, dass ich so agiert habe, dass ich mich verstellt habe, verstellen musste. Eisfach ist voll. Mittwoch Klavier, Donnerstag Turnen. Listen fertig. Essen fertig. Mach alles kaputt. Anne, Hände waschen. Und wenn ich bleibe? Dieses Versteckspiel, diese Zerrissenheit. Na, hast du Angst vor deinem Löwen? Was zeige ich? Komm, mach uns einen Wein auf. Ich fahre und dann mache ich Schluss. Wie verhalte ich mich? Um einfach nicht aufzufliegen. Wir könnten auch mal wieder. Sensibilisiert einen Menschen so stark. SMS löschen. Und ich behaupte, macht auch klüger. Neues Parfüm? Weihnachtsgeschenk von deiner Mutter. Aha. Und du, kommst du voran? Mutter verschenkt nie Parfüm. Geht so. Guckt so komisch. Kann ich wirklich fahren? Wir schaffen das. Man wird ein Experte, ein genialer Versteckspieler-Animator. Und wenn ich das Solo nicht packe? Dann hast du es wenigstens probiert. Du gewinnst die Welt, aber du verlierst deine Seele. Hörst du? Die sind begeistert, deinetwegen. Spinner, nicht zu spät. Kein Traum. Spielt wie eine Göttin und spürt es nicht. Und man hat sich sehr gut gefühlt in diese kleine Welt. Also, die reicht wirklich sehr lange. Er glaubt an mich. Man fühlt sich geschützt. So könnte es immer sein. Man fühlt sich hinter diese Türen, die zugesperrt sind, da kann Außenwelt klopfen und die kommen nicht rein. Die anderen gehen essen. Komm, lass uns ins Hotel. Scheiße, Stefan anrufen. Geh doch schon mal vor. Bienchen anrufen. Ich bringe den Shampoos mit. Kauf dein Geschenk. Bestimmt für Bienchen. Man baut eine Oberfläche, um sich zu zeigen, ich bin anders. Wir brauchen 4 Zimmer. Und 1 für die Kinder. Man möchte, dass die Leute dich in einem anderen Film sehen, als du bist, in Wahrheit. Das ist eine Projektion. Kein Versteckspiel mehr. Aber in Wahrheit, das, was sich hinter dieser Leinwand abspielt, ist ganz anders. Anne lebt bei uns. Am Wochenende ist sie bei Stefan. Du bist Schauspieler. Aber verkraftet sie eine Trennung schon jetzt? Und wenn du guter Schauspieler bist, dann glauben die anderen. Hallo. Überraschung. Was ist das? Na, mach auf. Wenn Bienchen wirklich kommt... Sie kommt nicht. Und da kriegst du den Oscar, weil die glauben, du bist so, wie du das zeigst. Noten, Gärten der Träume. Mike, wo hast du denn die aufgetrieben? Geheimtipp. Das wird das Taufstück für unser Kammerorchester. Aber hinter der Leinwand, es ist das wahre Leben. Oh, Elternabend. Muss ihn erinnern. SMS. Ja, man ist zerrissen, man verdrängt das. 39,6? War der Arzt schon da? Ja, ich weiß. Schatz, das holen wir nach, okay? Kommt nicht. Ja. Schwein gehabt. Liebe dich. Okay. Was ist denn los? Das funktioniert gewisse Zeit. Ach, Katastrophe. Alle krank. Sabine will, dass ich früher komme. Und? Fliegst du? Guckt weg. Liebt sie immer noch. Man beobachtet sehr stark, man schaut, also fällt das jemandem nicht auf, dass ich denn so anschaue. Man kann die Liebe, man kann die Gefühle nicht ganz verstecken. Dann beginnt wirklich dieses Versteckspiel. Mama küsst uns beide. Ihre Stimme, ob sie was im Laufen und hat? Und du sollst deinen Mozart nicht vergessen. Machst du jetzt immer für mich, Mathe? Spatz, das ist eine Ausnahme, weil ich so wenig Zeit habe. Und das bleibt unser Geheimnis. Es ist auch sehr oft, dass die andere Seite Mächte in Unwissen leben. Paula bekommt den Pony, weil ihre Eltern sich trennen. Die andere Seite sucht nach Bestätigung. Es ist nicht so, wie ich vielleicht vermuten würde. Mit dem Dirigenten? Möchtest du auch ein Pony? Ja, und ihr holt mich immer zusammen vom Reiten ab. Ein Traum war immer, mit Gregor irgendwo zusammen zu sein, wo wir uns nicht verstecken müssen, wo wir ganz offen leben könnten. Schläfst du? Andere schaffen es auch. Ach, für Felix und Laura CDs. Vom Flughafen. Zeit ist sehr wichtig, weil du diese zwei Welten, zwischen denen du pendeln musst, in diese Zeit einteilen musst. Anne braucht Stefan. Ist sie wichtiger als ich? Und es ist natürlich wichtig, so viel Zeit wie möglich in diesem realen Leben, in diese kleine Welt, die du geschafft hast, zu verbringen, weil da bist du echt, da bist du du. Licht aus. Morgen wieder alles wie immer. Hey, Pfirsich, lächeln. Komm, das ist unsere letzte Nacht. Ich will dieses Versteckspiel nicht mehr. Gib uns Zeit. Feigling. 2 Jahre. Wie lange denn noch? Und Zeit ist notwendig, dass du leidest, dass du zerrissen bist, dass du dich weiterentwickelst. Alle wollen immer alles von mir. Das muss vorbereitet sein. Auch bei dir. Bei mir nicht. Er liebt mich nicht genug. Oh, jetzt nicht sowas. Vertrau mir einfach. Ich bin überzeugt, es ist nicht möglich, sagen, von heute auf morgen, ich verändere mich so. Toller Empfang. Hallo? Bin wieder da. Mama, endlich. Ach, mein Hase. Ich hab dich so vermisst. Ich werde dich nie verletzen. Carlos ist tot. Habe ich wieder falsches Fischfutter gekauft? Wir beerdigen ihn. Und du suchst den neuen aus. Ich weiß, wie schön das für mich war. Der Georg hat uns öfters besucht. Die ältere Tochter war noch im Kinderwagen. Und er ist so gefahren mit ihr. Und in Mathe habe ich auch eine 4. Dritte 4. Muss mehr mit ihr üben. Wo ist Papa? Im Büro. Also so wie ein guter Onkel. Und ich habe gedacht, eigentlich ist das schön, ja. Mama, kann ich heute bei Mona übernachten? Wir machen es uns richtig gemütlich, auch ohne Papa. Einverstanden? Aber ich bin doch mit Mona verabredet. Kommt ganz gut ohne mich klar. Eigentlich wäre das auch für mich ein ideales Bild von einer Familie. Ja? Und auch meine Ex-Frau hat ihn gemocht. Sie hat jahrelang, nichts wissend, ihn voll akzeptiert und immer sehr positiv von ihm gesprochen. Und nachhinein, man weiß, man hat Fehler begangen, ja. Freust du dich denn gar nicht? Doch, ja. Falscher Zeitpunkt? Man weiß nicht vorher. Also das war nicht mit Absicht. Es kommt einfach so unerwartet. Setzt einfach die Pille ab. Wir wollten doch noch einen. Trickst mich aus. Meine Uhr tickt. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Dann sag's doch gleich, du willst es nicht. Bienchen, ich bin einfach alle. Jeden Tag Konzert, miese Hotels. Reden wir später. Okay? Bei meiner Frau war das die Liebe. Bei mir war eine freundschaftliche Zuneigung. Ihr braucht Zeit. War bei Laura auch so. Die Gedanken kommen dann später. Was tue ich diesen Menschen an? Das macht Franka nicht mit. Weil natürlich die Ehe, trotz Kinder, 2 Kinder, war nicht mehr so wichtig. Schläft mit ihr. Sagt es bloß nicht. Es tut mir leid, es ist spät geworden. Wir will nichts verlieren und alles haben. Mensch, das ist der Wahnsinn, was wir heute alles geschafft haben. Beide so verschieden. Ich liebe beide. Kein Selbstbetrug. Das ist die Wahrheit. Sie hat mich besucht und der Gregor, der hat auch im gleichen Zimmer gewohnt. Und meine Frau wollte sexuellen Kontakt. Und wir haben etwas Alkohol getrunken und das ist so in der Nacht passiert. Riecht nach Erdbeergel. Mal wieder eine emsige Praktikantin. Warum hast denn du deine Mutter weggeschickt? Ach, die war überfordert. Ohne sie läuft es besser. Morgen die Grundrisse 4 bis 7 und die Tabellen. Und ich kann mich erinnern, das war ein Sex im Schlaf. Also wo das Ganze im Schlaf begonnen hat. Fragt nicht mal, wie es war. Und da plötzlich ist mir bewusst geworden. Ich bin wach geworden, dass ich mit einer Frau schlafe und nicht mit ihm. Wie war's? Und alles, was bis zu diesem Moment war, war schön. Und ab diesem Moment war furchtbar. Gut. Gab Standing Ovations. Na bitte. Na, und du wolltest nicht fahren? Ohne Silke würde ich das nicht Manfred schaffen. Will mich zum Cello-Wettbewerb nach Warschau schicken. Das hat sich mit der Zeit verstärkt, bis ich sexuelle Kontakte wirklich abgebrochen habe zu meiner Frau. Fiedeln und Bumsen. Und? Willst du es machen? Das sind einige Probentermine mehr. Manfred. Anne könnte bei ihrer Freundin Mona sein. Marke Papa-Typ. Mach, wie du denkst. Und diese unsichtbare Grenze ist deswegen so gefährlich, dass man einfach plötzlich einfach das, was man schützen möchte, also nämlich sich selbst und diese eigene Welt, offenlegt, verrät. Vereinbart nicht am Wochenende. Schatz? Bist du im Keller? Ja, komme. Unmöglich, Sabines Eltern sind da. Das sind sehr starke Panikreaktionen. Natürlich, wenn du spürst, da gibt's eine Schwelle, wo vielleicht jemand draufkommen könnte. Was machst denn du hier unten? Machst du mal das Licht an? Nirgends hat man hier mal seine Ruhe. Das sind Schweißausbrüche, da wirst du rot im Gesicht, da bist du nervös. Papa fragt schon nach dir. Trinkt er heimlich? Das sind wirklich Panikreaktionen, ja. Und natürlich ein Teil von dem Spiel ist das zu verstecken. Kriegt sein Geld schon wieder. Alter Geizkragen. Wir hatten noch eine Flasche von diesem Champagner hier. Gute Beobachter werden das sofort entsprechend interpretieren. Unten links. Er liebt mich und will es jetzt auch. Oh. Oh. Nein, ich geh nicht ran. Ist heute Frauenarzt? Steht einfach auf. Scheiße, total vergessen. Ja? Hallo, Schatz, was? Diese Versteckspiel. Nein, bin unterwegs. Das kommt mit der Zeit. Ja, sorry, komm schon mal runter. Das potenziert sich, sich selbst zu verleugnen. Und? Sabine muss zum Arzt. Ach. Lüge. Was Schlimmes? Sie ist schwanger. Schwanger? Das ist nicht wahr. Mach jetzt bitte keine Szene, ja? Jeder Mensch braucht Bestätigung. Das weiß er schon lange. Ich bin so und ich möchte so akzeptiert werden. Du willst sie gar nicht verlassen? Und du? Was willst du? Schluss. Man kämpft mit sich selbst, weil man fühlt sich natürlich wie ein Schwein. Stehen mir beide. Kriegt sich wieder ein. Schatz, sag doch mal. Ha? Hätte nichts sagen sollen. Ach so, ja, sieht klasse aus. Findet mich nicht mehr hübsch. Du guckst ja gar nicht. Die Versöhnung feiern wir unter freiem Himmel. Ja, das sieht top aus. Kostenpunkt? 340. Aha. Und das blaue 640. Ihr Vater würde sie komplett finanzieren. Das grüne ist besser. Das Haus kassiert sie auch ein. Papa wird bis einmal 65. 120 Leute. Total pleite. Interessiert sie null. Dann kommen die Phasen, wo man wirklich aggressiv wird. Ja, dann nimm halt das andere und frag mich nicht dauernd. Man weiß das von Psychologie. Wenn du jemandem etwas Schlechtes angetan hast, dann versuchst du auch, das zu rechtfertigen. Carola kommt wieder in Prada. Und du flirtest mit ihr. Und du schenkst deinem Vater sein drittes Enkelkind. Deine Schwester schafft nicht mal eins. Ich fange sie ab. Genauso war bei mir. Ich habe dann gedacht, ja, eigentlich, sie hat mich gezwungen zu heiraten. Sie hat mich nicht gezwungen, natürlich, ja, aber sie hat gedrängt. Eigentlich habe ich gedacht, du bist selbst schuld. Du wolltest das. Essen fertig. Diesmal kriegt er mich nicht wieder rum. Sex ist nicht alles. Sie war früher fertig mit dem Studium. Mama, kann ich das gut? Und ich wollte, wie gesagt, das Studium so lange wie möglich halten, um einfach mit Gregor zusammen zu sein. Heute nicht, noch eine 4 kannst du dir nicht leisten. Und dann haben begonnen die Probleme, wo sie mir Vorwürfe gemacht hat, dass ich keine Verantwortung übernehmen will. Orientalisch. Das ist erst der Anfang. Nicht an ihn denken. Was hältst du von einer orientalischen Nacht? Verlockend. Der Dirigent tut dir gut. Oder hat er sie schon absolviert? Und dann habe ich eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass ich diese Ehe beenden möchte. Franka, warte! Lass mich. Du willst Ehrlichkeit und du erträgst sie nicht. Es ist auch ein Gewinn, weil ich glaube, die Leute, die sich verstellen, die leiden. Deine Frau ist schwanger und du sagst, du schläfst nicht mehr mit ihr? Ja, ich bin feige und das größte Arschloch. Ich liebe dich. Die leiden und die werden sehr stark gefordert, intelligente Versteckspiele zu entwickeln. Nicht berühren. Nicht seine Hände. Anne wartet. Und das ist eigentlich nichts anderes als Gehirnjogging. Gib uns eine Chance. Ich kann mich erinnern an ein Lied, das uns so verbindet. Boat on the River von Styx. Bis jetzt, wenn ich das höre, ich denke an ihn. Ihr Handy. Warte auf unsere Brücke, drehe durch. Love. Hat sie ihn abserviert? Da liegst du in diesem Zimmer und hörst diese Musik. Das läuft und das verbindet dich. Das sind die Amulette, die du von dieser inneren Welt, die du dir aufgebaut hast, von diesem Zimmer, nach außen nimmst. Stefan, wir warten auf deinen Gute-Nacht-Kurs. Erstaunlich, wie gut sie sich verstellen kann. Ich komme, meine Spatzen, ich komme! Unsere Welt hat aus uns beiden bestanden. Und die Außenwelt, alle anderen, das war ich und meine Frau. Oh. Ich muss Laura abholen. Verzeih mir. Ja, das schaffe ich. Halt mich fest. Verstelle mich. Zerstöre alles. Warum tue ich das? Für die Studenten war das Möglichkeit, diese Intertrail-Zug-Ticket zu kaufen, um einfach um sehr billiges Geld ganz Europa zu bereisen. Aber mit diesem Argument konnte ich nicht zu meiner Ex-Frau kommen. Ja? Ich musste etwas rausfinden. Du, Till und Lea trennen sich. Gib mir mal das Salz. Das Argument war natürlich, ich fahre, das Geld zu verdienen. Unser Traumpaar. Das Handy nicht mehr rumliegen lassen. Till hat eine andere. Sie hätte einfach mal eine Diät machen sollen. Felix, Finger aus dem Salat. Ja. Wir fahren in Westen, um Geld zu verdienen. Ich habe eine Familie, ich habe ein Kind damals. Also wenn mir das passieren würde. Ja, würde, würde, würde. Und wie machen die das eigentlich mit den Kindern? Und die 3 Monate war ich mit Gregor. Bin ich nur mit ihm herumgereist. Lea ist fix und alle. Die hat gar nichts gemerkt. Ob er das auch könnte? Kann sie dir das vorstellen? Nee. Also ich wäre sofort weg. Das heißt, man versucht auch, gewisse Wahrheit zu bewahren in dieser Lüge. Man versucht, man ist da auch sehr intelligent, einfach die Wahrheit in diese Unwahrheit zu herauskristallisieren. Zerrissenheit war in mir, weil ich habe die Kinder sehr geliebt. Versteckspiel vorbei. Das war's. Mach auf! Mach. Ich habe sie nicht verlieren wollen. Mach auf, ein Kind los. Von Mike. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Liebe beide. Schwarz, was ist los? Ich habe mir in die Hose gemacht. Du bist ja gerade bleich. Magen verdorben. Ist gleich vorbei. Die Gedanken kommen dann später. Was tue ich diesen Menschen an? Und du bist ganz sicher? Das ist ein Scherz. Zittert. Ja. Ich wandere raus. Bei meiner Frau war das die Liebe. Bei mir war eine freundschaftliche Zuneigung. Ja, und was schlägst du vor? Wir machen reinen Tisch. Wir setzen uns alle zusammen. Und suchen gemeinsam nach einer Lösung. Ah, zu viert. Bienchen schmeißt mich raus. Mhm. Das heißt, es ist nicht so einfach, das auch zu akzeptieren und sagen... Kein Kind, das war die Abmachung. Ja, also dieser Mensch ist mir nichts wert. Ich mache nur egoistisch das, was ich will. Verrät mich. Das ist sehr großer Egoismus natürlich. Ich lass mich nicht erpressen. Stehst du jetzt zu mir oder nicht? Noch eins. Ich muss auch an Felix und Laura denken. Feige und klein. Dann verkriech dich bei deinem Bienchen. Für mich... ist hier Schluss. Zahlen. Die Ehe war nur die Fassade. Das war diese perfekte Maske, die ich auch ausgenutzt habe. Steinpilzpastete, dann Schwertfisch mit Mango, Ingwer und Chili und danach Creme Catalana. Mensch, Anne, pass doch auf! Immer schreist du gleich! Ja, sie kriegt alles ab. Es tut mir leid, mein Schatz. Bin ich bescheuert? Alles aufgeben? Stefan liebt mich. Es war eine Phase, wo ich Priester werden wollte. Mike wird nie naive Kuh. Weil Priester war jemand, der einfach sich ganz aus dieser Gesellschaft zurückziehen konnte. Fehlt was? Zucker? Ich habe wirklich geglaubt, also die Priester, die sind keusch, die leben ihre Geliebte. Stefan, es ist was passiert. Ich wollte es dir schon lange sagen. Lange? Wieder eine Lüge. Und wenn er mich verlässt? Es war einfach nur ein Versuch, ins Reine zu kommen. Müsste längst hier sein. Unfall. Liegt im Koma. Stirbt. Mit meinen ganzen Lügen. Oh, Pastete muss raus. Ich sag's vor dem Fisch. Besser nach dem Fisch. Mhm. Aussprache zu viert. Bin gleich fertig. So durchgeknallt kann sie nicht sein. Steppenwolf von Hermann Hesse. Das war so wichtig, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, das bin ich. Laura, Felix, holt mal den Papa. Ob ich die älteste Schwangere bin? Das war eben auch so gewisse Darstellung von dem, was sich in mich abgespielt. Hätte längst Schluss machen sollen. Papa, du sollst das Essen kochen. Gib mal die Zange. Und mich fertig machen. Nicht die Kleine. War gut, wie es war. Von einer Seite jemand, der ganz lieb ist. Ja, der überzeugt ist, Liebe ist kein Verbrechen. Nein, ich. Von anderer Seite jemand, der Frau, die er geheiratet hat, einfach unglücklich macht. Machst du uns das Spaghetti? Auch die Kinder. Wir machen Spaghetti alla Mafioso. Bringt das fertig und ruft ihr an. Packt aus. Diese viele Wölfe und Lämmer in jedem von uns. Oh, deine Pastete ist ein Traum. Wenn sie den neuen Wagen sieht, fällt sie um. Ich wusste, dass es klappt. Und nach Hamburg kommt Frankfurt. Gleich mache ich deine Welt kaputt. Du isst ja gar nichts. Zu viel probiert. Sie ist immer noch so schön. Naja, dann esse ich deine Pastete. Auf was warte ich? Es hat Phasen gegeben, wo ich gedacht habe, eigentlich, ich verzichte auf die Beziehung zu Gregor. Ich bin so stolz auf dich. Ich habe zwei Kinder. Ich habe eine Frau. Und ich habe sogar ihr einen Deal vorgeschlagen. Der ist nicht besser im Bett als ich. Auf uns. Wir leben zusammen, wir arrangieren uns. Jetzt wird alles anders. Aber ich schlafe mit dir nicht. Auf die Schönheit der Architektur. Stefan, ich muss dir was sagen. Großes Geständnis? Papa könnte uns die Erlenküche zum Einkaufspreis besorgen. Sie kommt nicht zur Probe. Hörst du mir überhaupt zu? Noch einen Kredit packen wir nicht. Also die Gefahr besteht daran, dass man diese Versteckspiel, diese Doppelleben führt, dass man einfach damit nicht aufhört. Und wenn Sie sich ausgesprochen haben? Dass man einfach nicht diesen Zeitpunkt erkennt, wo man das beenden sollte. Und ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die das machen. Er frisst alles in sich rein. Oh. Papa gibt uns bestimmt was dazu. Halt endlich die Klappe. Ich rede mit Papa. Was springst du denn jetzt aus dem Bett? Die Terrassentür ist offen. Vielleicht geht sie jetzt ran. Du gewinnst die Welt, aber du verlierst deine Seele. Überhol mal. Gib richtig Gas. Freut sich auf das Kind. Glaubt, es ist seins. Das Doppelleben, also Versteckspiel mit meiner Ex-Frau, mit der Umgebung, glaube, hätte ich noch einige Zeit geschafft. Gefällt er dir? Ich habe dann aber bemerkt, dass bei Gregor ist das nicht so stark ausgeprägt wie bei mir. Er hat das als eine vorläufige Situation gesehen. Super. Das mit Mike muss ich nicht sagen. Das verletzt ihn nur. Trifft sie ihn wieder? Er wird es nie erfahren. Weiß doch niemand, dass ich sterilisiert bin. Aber er hat dann gesagt, er möchte eigentlich heiraten. Und es sieht keine Chance, dass wir nach unserem Studium irgendwie arrangieren, dass wir zusammenleben. Da vorne ist der Abzweig zum Ponyhof. Kann ich zu dem Kind wirklich so sein, als wäre es meins? Kauft jetzt mit Bienchen Babysachen. Pass auf, die Kurve wird eng. Du kannst deine Energie aufbrauchen bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann musst du etwas tun, sonst bist du weg. Tragischer Unfall, eine junge, glückliche Familie. Hoffentlich kriegt es wenigstens meine Haarfarbe. Sucht ein neues Orchester. Ich gehe kaputt ohne sie. Papa! Will sie Geld? 250 im Monat. Mehr kann ich nicht. Ich habe die Sessel genommen, auf den Boden zerschlagen, Scheiben 11. Stockwerk. Warum sind Frauen immer so kompliziert? Ganze Wand im Zimmer war aus Glas. Die habe ich zertrümmert. Ich wollte rausspringen. Wie ein Arschloch. Papa, bist du im Keller? Ich habe einen Weinkrampf bekommen und dann wurde ich abgeführt. Ich komme! Alle wollen immer alles von mir. Dieses eine Jahr war wirklich alles vergessen. Nichts mehr wahrnehmen, schlafen, nichts empfinden. Einfach Ruhe haben von diesem Anderssein. Ich schaffe es nicht. Ich möchte als krank betrachtet werden. Vielleicht ist es einfach zu früh. Mike glaubt an mich. Ich fahre da nicht hin. Das ist ein Prozess, durch den man gehen muss, um einfach dann festzustellen, jetzt ist Schluss. Jetzt möchte ich sein. Ich glaube, in diesem Zustand war ich am nächsten wirklich die Wahrheit über mich zu erzählen. Ich habe das trotzdem nicht gemacht, weil das hätte gewisse Kraft auch verlangt von mir, die ich nicht gehabt habe. Sie kommt. Licht an. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Das ganze Orchester. Happy Birthday to you. Und Mike. Und seine Frau. Wird rot. Also einer von den Fiedelfutzis. Nicht der Dirigent. Ist das Ihr Mann? Muss wohl. Wir feiern heute nicht nur Frankas Geburtstag. Er hätte mich ja vorwarnen können. Franka und ich. Wir werden heiraten. Ich bring dich. Und wir bekommen unser zweites Kind. Und ich bin der stolze Vater. Auch schwanger. Ich bin geflüchtet, damals vor der Wahrheit. Weg von dem Ganzen. Meine Frau wusste nicht, dass ich nicht zurückkomme. Bienchen, ist dir nicht gut? Geht schon. Wo ist denn hier das Klo? Und natürlich ist mir dann bewusst geworden, dass ich eigentlich diese Frau blockiere. Dass ich ihr einfach etwas vorspiele, dass ich ihr einfach einen Teil von ihrem Leben nehme. Dass ich eigentlich in diesem Sinne ein Verbrechen begehe. Ich habe sogar absichtlich den Anschein erweckt, ja, ich fahre nur für ein paar Monate weg und komme dann wieder. Ich stehe das durch. Und die ältere Tochter hat so mit großen Augen mich angeschaut. Warum? Warum weinst du? Hier steckst du. Webers wollen uns gratulieren. Es war verabredet, wir sagen noch nichts. Dass wir heiraten oder dass du schwanger bist? Ich habe keine Antwort für sie gefunden. Beides. Ich habe nur gesagt, bitte vergiss es nicht, was immer auch passiert, ich liebe dich sehr und ich komme wieder zurück. Darf ich vorstellen, meine Frau Sabine? Der affige Stehkragen, das war sein Anzug. Ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns wohl. Danke, sehr sogar. Weicher Händedruck. Ich gratuliere. Sie ist schön. Wann ist es denn soweit? Im August. So alt wie ich. Bei mir im Juni, nicht wahr, Schatz? Nee. Nickt wie ein Dackel. Sie sind auch schwanger. Ja, wir wollen mindestens 4. Und Sie? Stopf ihr endlich das Maul. Ihr Wintergarten ist wirklich ein Traum. Schwitzt. Schön. Der macht es ja. Nicht besser als ich. Ja, also ich hole uns erstmal was zum Anstoßen. Ja. Ich habe die Kinder sehr geliebt. Ich habe sie nicht verlieren wollen. Naja, so ein Wintergarten, der ist ja keine große Sache. Sie tanzen wirklich, also... Keiner hat das Gefühl, Mann. Ich meine, du tanzt wirklich gut. Diese Liebe musste ich plötzlich schneiden. Tanzt nie. Will er mit dir ins Bett? Soll er doch. Ich glaube, schneiden mit einem Messer, das ist die beste Beschreibung, was mit dem Gefühl passiert. Trink nicht so viel. Das schadet dem Kind. Was geht dich das an? Komm, wir stören hier bloß. So heiß euch. Ich habe nicht viel mitgenommen. Für ein bisschen Leben. Ihr habt die Fotos mitgenommen, die ich gemacht habe bei letzten Ausflug mit Kindern. Wer sagt, dass ich mich entscheiden muss? Ein Foto von meinem Freund Georg. Die Fotos waren sehr wichtig. Sonst nichts. Der Teppich ist hin. Gib zu, dass du mit ihr ins Bett wolltest. Wenn du Entscheidung getroffen hast, sich nicht mehr zu verstellen, das braucht Zeit. Ich schlafe mit Mike. Seit 2 Jahren. 2 Jahre? Und? Fühlst du dich jetzt besser? Das Kind ist auch von ihm. Ich weiß. Ich glaube, es ist sehr wichtig, selbst Wahrheit zu sagen. Woher weißt du das? Ich habe mich sterilisieren lassen. Hinter meinem Rücken? Wenn jemand dich outet, wenn jemand sagt... Ja, hinter deinem Rücken! Du bist so. Ich hatte die ewigen Diskussionen satt. Und du kannst dich nicht wehren. Alles umsonst. Ist das eigentlich die Niederlage? Verlässt mich. Die größte Niederlage, die du erlebst. Du hast alles gewusst mit Mike und es interessiert dich nicht. Blöde, verwöhnte Gans. Es reicht! Schlag mich. Schlag doch zu. Weil eigentlich das Ganze, was du gemacht hast, diese 20 Jahre, ist für nix. Was, deine Fiedelbumsereien, die interessieren mich nicht. Lass mich los! Das ist ein Prozess, durch den man gehen muss, um festzustellen... Liebst du ihn? Jetzt ist Schluss. Ja, ich liebe ihn. Und ich begehre ihn. Und der macht das besser als du. Jetzt möchte ich ich sein. Was soll das? Ich packe. Das mit Franke hat nichts mit uns zu tun. Den Rest kannst du dann zu Till bringen. Auf dem Klo. Ist doch widerlich. Das war doch bloß Sex. Als ich nach Österreich gekommen bin, mit der Erwartung, da kann ich offen erleben. Das zieht sie nicht durch. Dieses Verstellen war noch immer bei mir. Papa hat's gleich gesagt. Du hast uns verraten. Unsere Liebe. Weißt du was, ich hab dir vertraut. Haut wirklich ab. Ich habe sogar absichtlich eine Nachricht verbreiten lassen, dass ich mit einer Frau ein Kind habe. Ich liebe dich. Nur dich. Und wenn er doch nicht lügt? Die ist schwanger. Ja, aber nicht von mir. Ach, scheiße. Ich bin so ein Arschloch. Zwei sind tot. Ist wie ein Kind mit seinem Aquarium. So ein Vollidiot hat Rotwein reingekippt. Und dann kommt natürlich berufliches Leben, wo man in eine sehr konservative Firma Schwulenwitze hört. Hat er geweint? Dann beginnt neu dieser Versteckspiel. Geht sie, nehme ich das Angebot in Frankfurt an. Man hat Angst aufzufliegen. Nach dem Wettbewerb in Warschau ziehe ich mit Anne aus. Bleib bei mir. Das Kind ist für mich wie meins. Wir schaffen das. Ich werde auf Mike nicht verzichten. Oh, wir kommen zu spät. Hähnchen, entspann dich. Ob sie schon in Warschau ist? Wir werden die Ersten sein. Ich bereue nichts, dass das so gelaufen ist. Mit einem Versager zusammen, Ehe im Eimer. Na, hoffentlich verplappern sich die Kinder nicht. So, Kinder. Muss ich anrufen? Wir machen gleich eine kleine Pause in der Raststätte. Und Zeit ist notwendig, um sich zu entwickeln. Ob sie rangeht? Kann ich ihm überhaupt noch vertrauen? Wie sehe ich aus? Du siehst spitze aus. Wenn ich das in Frage stellen würde, dann würde ich mich jetzt, so wie ich da sitze, in Frage stellen. Fahr nicht so schnell, Schatz. glaube, jeder Mensch hat Angst, alleine zu sein. Und das bewirkte, dass ich sehr lange mich verstellt habe. Zeit ist notwendig, dass du leidest, dass du zerrissen bist, dass du dich weiterentwickelst. Ob sie beide an mich denken? Dass du verstehst, dass der einzige Weg, richtige Weg, ist einfach offen dazu zu stehen. Gehe einfach weiter und verstelle mich nicht mehr. Weil du in dem Spiegel einen Menschen siehst, der frei ist. Verstelle mich nicht mehr. Und nicht eingekapselt. Lämmer und Wölfe von Marianne Zückler. Die Rollen und ihre Darsteller waren Franka, Ulrike Krumbiegel, Stefan, Heinrich Schmieder, Mike, Sebastian Blomberg, Sabine, Gabriela Maria Schmeide. In weiteren Rollen Felicitas Stein, Philipp Fuchs, Luzi Kurt und Ulrich Haß. Musik Dürbeck und Domen. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Laura Fleischer. Regie Angeli Backhausen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2008. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.